HR2 Kultur. Archivschätze. Heute tauchen wir ein in unsere eigene Geschichte, die der Kulturwelle HR2. Denn wir feiern 75. Geburtstag. Genauer am nächsten Mittwoch, am 15. Oktober. Mein Name ist Christiane Kreiner. Und gemeinsam mit Hans Sarkowitsch schauen wir in die Archive, hören Ausschnitte und betrachten die Geschichte von HR2 Kultur. Eigentlich begann alles mit einem Knopfdruck und auf einer neuen Welle, UKW. Hans Sarkowitsch, wie war das? Ja, Kultur gab es natürlich schon vorher im Programm, aber UKW war natürlich ein Riesenschritt nach vorne, gerade was die Übertragung von Konzerten betrifft und von Hörspielen, weil UKW natürlich eine ganz andere Qualität hat als Mittelwelle und Langwelle. Und interessant ist ja, dass UKW aus der Not geboren wurde. Denn auf der Wellenkonferenz von Kopenhagen 1948 wollten die deutschen Sender auch andere Mittel- und Langewellensender bekommen, um mehr Programme zu machen. Das wurde ihnen als Verlierer des Zweiten Weltkriegs verboten. Das heißt, man hat keine Wellen für sie gehabt. Und da musste man ausweichen auf die Ultrakurzwelle. Die war neu. Es gab erste Versuche seit 1949. Die Ultrakurzwelle, das muss man vielleicht erklären, die ist so, wie wenn man sieht. Man stellt sich oben auf den Berg und sieht alles Mögliche. So steht der Sender für die Ultrakurzwelle oben auf dem Berg. Und was drumherum quasi erreicht wird, das wird bestrahlt. Das heißt, er hat eine relativ geringe Reichweite. Das wäre hier, wenn wir in Frankfurt gucken, ist es der Feldberg. Wir haben den Hohen Meißner, wir haben die Sackpfeife im Biedenkopf. Die stehen alle hoch und können von da aus UKW ausstrahlen. Bei Mittelwelle und Langewelle war es ja anders. Das sind ja Sender, die sehr weit gehen. Also Mittelwelle zum Beispiel konnte man London abends auch in Frankfurt hören. Oder sogar am Radio Moskau teilweise. Aber die Qualität dieser Wellen ist nicht so groß. Das heißt, da ist so die Dynamik, da ist Töne kommen da nicht so rüber wie über UKW. Okay, und für den Hörer war jetzt neu, ich kann wechseln zwischen den Wellen. Und was sollte dieses neue Programm auf UKW, das ja das zweite Programm hieß im HR, was sollte das bieten und was war da die Idee dahinter? Na, wenn man ehrlich ist, das erste Programm, also die Mittelwellensender von Frankfurt, also vom Hessischen Rundfunk, der war ein Mischprogramm. Das heißt, da lief der Sport, da lief die Tanzkapelle, da lief der bunte Abend und dann lief auch ein Hörspiel von Günter Eich. Das heißt, das knallte gewaltig aufeinander. Und gerade das bereitete den Radiomachern ein bisschen Problem. Wenn ich vorher ein schönes Tanzmusikstück habe, mit dem Unterhaltungsorchester gespielt und hinterher habe ich Günter Eich, ein Hörspiel, das also in brutalster Weise an den Zweiten Weltkrieg erinnert oder an den Dritten, das war schon ein bisschen schwierig. Und dann kam ja auch das Abendstudio 1948 noch dazu mit Alfred Andersch. Da waren ja philosophische Texte im Programm. Und das passte auch alles nicht so gut in einer Welle, die eigentlich alle Hörer ansprechen sollte, vor allem natürlich die mit einem etwas breiteren Geschmack. Und da war die zweite Welle ideal. Da konnte man, ich würde fast sagen, es auslagern. Also konnte man die schwierigeren Kultursendungen, die Konzerte und so weiter auslagern und konnte immer noch sagen, und ihr habt dafür eine bessere Qualität. Okay, und es waren auch Verbesserungen für die Kinder, nämlich in der zweiten Welle liefen Kindersendungen. Genau, wie heute sind wir froh mit unserer Tante Jo. Also da lief die Lok 1212 oder so. Es ganz lustige Kindersendungen. Es ist ja immer ein Problem gewesen, wo kommen Kindersendungen hin? Wann hören Kinder überhaupt Radio? Das war früher natürlich sehr viel einfacher, weil wenn es nur eine Welle gibt, dann kann man nur da Radio hören. Aber das war so ein bisschen flexibler. Und diese Welle HR2 war von Anfang an keine Kulturwelle nur. Da liefen alle möglichen Dinge. Also ich bin 1979 zum Hessischen Rundfunk gekommen. Davor lief zum Beispiel in HR2 zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr eine Popmusiksendung. Da habe ich zum ersten Mal die Rolling Stones gehört. Die liefen nämlich nicht im ersten Programm, um Himmels Willen, und schon gar nicht dann später im dritten Programm, sondern die waren ja so speziell für eine spezielle Gruppe, Rolling Stones, Beatles und so weiter, die mussten in HR2 laufen. Und es gab zum Beispiel auch eine Sendung um 1 Uhr nachmittags Pop nach der Schule. Also da hat man bestimmte Sendungen, die man in dem Durchlaufprogramm HR1 mit viel Information und Musik nicht haben wollte, die hat man einfach in 2 ausgelagert. Und um 12 Uhr mittags lief der Landfunk mit den Schwein- und Eierpreisen. Das war nach allen Untersuchungen, die damals gemacht wurden, die beliebteste Sendung von HR2. Okay, das ist witzig. Als Hörbeispiel haben wir tatsächlich eine Sendung mit Astrid Lindgren. Sie liest auf Deutsch und hat einen kleinen Akzent. Das klingt sehr charmant. Und das war 1959. Hey, hey. Willkommen in Frankfurt. Ja, dieser Gruß galt Frau Astrid Lindgren, die ihr alle kennt. Und wir sind besonders glücklich, dass sie hier zu uns in den Frankfurter Kinderfunk gekommen ist. Taxomücke. Tag, Frau Lindgren. Ich sage auch Taxomücke. Ihr wisst ja, wer Frau Lindgren ist. Ihr habt bei uns im Kinderfunk von ihr gehört. Na, sagt mal, was wir im Kinderfunk hatten. Kalle Blomqvist. Kalle Blomqvist in 2 Folgen. Und Bibi Langstrumpf. Und der Verleger. Naja. Der deutsche Verleger ist auch bei uns, Herr Oettinger. Darf ich Sie auch herzlich begrüßen? Dankeschön, Frau Klinghender. Und ich freue mich auch, dass ich endlich einmal eine Autorin auf der Frankfurter Buchmesse begrüßen kann, damit auch die Autoren sehen, welche mühevolle Kleinarbeit der Verleger hat, um die Bücher der Autoren zu verbreiten. Aber ich glaube, Frau Lindgren hat heute gleich einen richtigen Eindruck davon bekommen. Oh ja, das war ein kolossaler Eindruck, muss ich sagen. Ich habe nie so viele Bücher gesehen. Als Verleger ist es für mich besonders schön, natürlich einmal auf die Frankfurter Messe im Jahr zu kommen, weil wir damit eigentlich nur einmal im Jahr unser Schaufenster öffnen können und unsere Bücher dem breiten Publikum zeigen können. Wir sind ja auch schon öfter dort gewesen, gell? Ja. Bist du da gewesen? Ja. Na ja, was? Ich auch. Ich wollte mal fragen, hinten an den Büchern ist doch immer noch so ein Verzeichnis, wo mehrere Bücher von Ihnen aufgeschrieben sind. Ja. Und da habe ich gelesen ein Buch, das hieß Rasmus, Pontus und das Karussell. Naja. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen hinter einem Schaufenster. Na, und du hast versucht, es zu finden? Ja, ich habe es nicht gefunden. Das musst du dem Verleger fragen. Er hat nämlich das Buch umgetauft, was, wie sagt ein man anderen das? Namen. Ganz ein anderer Name. Ganz das ist schon gedacht. Das ist Rasmus, Pontus und der Schwertschlucker. Ach ja, das habe ich gelesen. Na, das hast du? Ja. Ja, wir hatten ursprünglich den Titel gewählt, Rasmus, Pontus und das Karussell. Und dann haben wir aber geglaubt, der Schwertschlucker, das sei viel spannender für Kinder. Nicht der Ausdruck, also Schwertschlucker schon, das ist so etwas, das hat etwas mit Zirkus, mit Jahrmarkt zu tun. Mhm. Nicht? Hast du es auch spannend gefunden? Ja, ich fand es sehr spannend, das ganze Abenteuer zu erleben, das muss doch was sehr Schönes sein. Als ich ein Kind war, dann hatten wir in der kleinen Stadt, wo ich lebte, da kam so oft, also diese... Was heißt das auf Deutsch? Jahrmarkt? Jahrmarkt mit all diesen Schwertschluckern und Tiere und sowas. Und das fand ich immer so spannend. Da gibt es also in Schweden noch diese kleinen Schausteller. Bei uns, glaube ich, gibt es wohl kaum mehr so kleine Schausteller, sondern es gibt nur noch den großen Zirkus bei uns. Vielleicht ganz in der Provinz, aber in Schweden? In Schweden noch nicht mehr. Auch nicht mehr heute. Aber das war doch eine... fürchterliche Menge Jahre, als ich ein Kind war. Eine fürchterliche Menge Jahre, das glaube ich ja nun nicht. Aber die Zeit hat sich ja eben so schnell verändert. Ja, und sehr viel verändert, muss ich sagen. Kriege. Ja, und nun habt ihr ja doch hier mal das große Glück, Frau Lindgren bei euch zu haben. Was habt ihr auf dem Herzen oder was interessiert euch? Ich wollte mal fragen, ob Sie die Bücher in Schwedisch schreiben. Ja, das tue ich bestimmt, denn wenn ich es in Deutsch schreiben sollte, das wäre gefährlich, das könnt ihr gar nicht lesen. Nur Fehler darin. Ja, doch, ich schreibe auf Schwedisch, das tue ich. Da müssen Sie aber wahnsinnig viel schreiben. Tun Sie das immer so Stück für Stück, wie es Ihnen gerade einfällt? Oder machen Sie es auf einmal? Ja, nicht auf einmal. Das wäre, dann bekomme ich Kopfschmerzen, wenn ich sowas mache. Ich habe etwa ein Buch das Jahr pro Jahr geschrieben. Ja, das ist auch schon viel. Jedes Jahr ein gutes Buch zu schreiben. Das ist. Da muss ja auch immer die Ideen haben und die Einfälle. Ja, das muss man ja. Einige Einfälle muss man haben, sonst geht es nicht. Als ich Kalle Blomqvist geschrieben habe, dann habe ich gar nicht gewusst, wer der böse Mann war. Er wusste nicht, als dieser Onkel Einar, dass er der Spitzbube oder wie man es nennt. Ja, der Dieb, das wusste ich auch nicht. Ich war ganz darauf gespannt, wie sich das auswickeln sollte. Und plötzlich zeigte sich, Onkel Einar ist ein Dieb. Ja. Das war Astrid Lindgren zu Gast im zweiten Programm im Hessischen Rundfunk im Jahr 1959. Wir feiern in dieser Sendung 75 Jahre HR2 und schauen in die Archive. Von den Kindern komme ich zu dem Thema Bildung. Hans Sakowitsch, was für eine Rolle spielt das Thema Bildung im zweiten Programm? Da müssen wir ein bisschen zurückgehen vor das zweite Programm. Denn es gab nach dem Zweiten Weltkrieg keine Bücher, die nicht toxisch waren. Keine Schulbücher. Das war einfach klar. Das war Hitler-Jargon, nationalsozialistischer Jargon. Und das Radio spielte dann eine ganz, ganz große Rolle. Das lieferte quasi die Schulbücher per Radio, die neuen. Das heißt, der Schulfunk wurde damals eingeführt und der Schulfunk war so, der HR hatte sogar in der Zeit schon mit HR2 einen Wettbewerb. Man konnte also ein Radio für die Klasse gewinnen, ein großes. Und tatsächlich wurde dann morgens um 8.40 Uhr oder dann zu einer bestimmten Zeit, also in den Schulstunden, das Radio eingeschaltet. Und dann wurde etwas gehört, zum Beispiel, wie funktioniert die deutsche Demokratie? Oder es gab also natürlich auch Dinge, die sich mit der NS-Zeit beschäftigten, aber sehr stark in die Zukunft orientiert. Denn die Kinder, die in der Schule saßen, die hatten ja nur Hitler-Deutschland kennengelernt. Die wussten ja gar nicht, was eine Demokratie ist. Übrigens auch die anderen Menschen zum Teil nicht. Und da gab es so richtige Fragen, wie funktioniert dann der Bundestag? Wie funktionieren Wahlen, wenn sie richtig abgehalten werden? Wie ist denn eine Gewaltenteilung eigentlich? Was hat die eine Bedeutung? Und da gab es also ein ganz fürchterlich großes Spektrum an Themen, die heute unüberschaubar sind, aber die wichtig waren, weil sie die Schulbücher ersetzt haben. Dann kamen natürlich die Schulbücher wieder. Und das bedeutet aber für die Programmmacher, was bringe ich denn jetzt? Und der Schulfunk blieb interessanterweise sehr lange im Programm mit dem Namen Schulfunk. Und man hat dann die Sendungen nicht mehr in der Zeit, als sie wirklich liefen, abgespielt, sondern nach einer Weile bekam man dann eventuell Tonbänder, die man ausleihen konnte oder Schallplatten, die man ausleihen konnte und die konnte man nach Bedarf abspielen. Also der Schulfunk war sehr, sehr lange in den hessischen Schulen präsent damit. Auch dann später die großen Reihen Wissenswert, an die sich viele Hörerinnen und Hörer bestimmt erinnern werden, das waren ja Wissensvermittlungen in einem ganz modernen Stil. Schön gemacht, interessant gemacht und immer mit Themen, was weiß ich, und wenn es um die Sumpfschildkröte ging, wo man sagte, oh, das hätte mich per se nicht interessiert, aber die Sendung war jetzt toll. Ich habe viel gelernt. Also Bildung spielte immer eine große, große Rolle und dann kommt ja schon 1966 das Funkkolleg. Und das ist ja eine Erfindung des Hessischen Rundfunks, wo sich dann andere Sender angeschlossen haben. Aber ursprünglich kam die Idee vom HR und die Idee war, dass man einen Bildungsweg einführt. Also so einen Bildungsweg neben den normalen Schulen. Man konnte also über das Funkkolleg berufliche und schulische Qualifikationen gewinnen. Man musste mitmachen, musste die entsprechenden Prüfungen ablegen, bekam ein Zertifikat und dieses Zertifikat hat wirklich eine Bedeutung gehabt, dann auch für die weitere berufliche und Lebensperspektive. Und da hören wir jetzt mal rein in so ein Funkkolleg. Das hörte sich so an. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Beginn des Abschnitts in diesem Funkkolleg, der den Titel trägt »Moderne Medien als Aufgabenbereich der Erziehungswissenschaft«, stand ein Zitat von Herbert von Karajan, der auf die Frage, ob er das Fernsehen für ein angemessenes Mittel halte, einem Publikum Musik nahezubringen, antwortete: Ich will Ihnen eines sagen. Das Fernsehen wird das Medium der Zukunft sein, weil es dank der Millionen von Zuschauern allein über die Mittel verfügen wird, Oper in größtmöglicher Vollendung darzustellen. Damit war ein Stichwort gefallen, dessen Behandlung wir vorerst zurückstellten, weil es uns zunächst darauf ankam, die Medienproblematik als methodisch-didaktischen Aufgabenbereich darzustellen. In den beiden vorangegangenen Stunden sprachen wir darum von Medien als Hilfsmitteln im traditionellen Verständnis und von Medien als Träger didaktischer Entscheidungen sowie als Träger neuer Formen des Lehrens und Lernens. Am Beispiel des Unterrichtsmittels Sprachlabor und in einer Analyse des programmierten Lernens versuchten wir zu verdeutlichen, welche Rückwirkungen und Auswirkungen der Einsatz moderner Medien auf Lehr- und Lernprozesse mit sich bringt. Gleichzeitig war jedoch schon darauf hingewiesen worden, dass es noch einen zweiten Aufgabenbereich der Erziehungswissenschaft im Zusammenhang mit modernen Medien gibt. Und dieser Bereich ist es, an den man eigentlich zuerst denkt, wenn von Medien und Erziehung die Rede ist. Die Aufgabe nämlich, zum rechten Mediengebrauch zu erziehen. Die Stichwörter, die uns Herbert von Karajan in seinem Zitat zuspielte, Fernsehen und Massenmedien, assoziieren wir, wenn wir ehrlich sind, mit ganz bestimmten, meist negativen Einstellungen und Haltungen. Wer wagte zu widersprechen, wenn von gefährlichen Einflüssen der Massenmedien gesprochen wird? Von Zusammenhängen zwischen einer Zunahme der Kriminalität und der Darstellung von Verbrechen im Fernsehen? Von der schädigenden Wirkung, die von sensationellen Berichten und Bildern in Illustrierten ausgeht? Bestehen diese Warnungen zu Recht? Und wenn ja, muss dann nicht bereits die Schule zum mündigen Gebrauch der Massenmedien erziehen? Und wie kann das geschehen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des ersten Teils der heutigen Kollegstunde. Hier behandeln wir die Funktionsmerkmale des Massenkommunikationsmittels Fernsehen und die Aufgaben, die sich daraus ergeben. In einem zweiten Teil blenden wir dann noch einmal zurück und betrachten das Fernsehen als Mittler im Lehr- und Lernprozess. In einem Gespräch mit Alfons Otto Schorp werden Probleme des Schul-, Unterrichts- und Universitätsfernsehens in Deutschland angeschnitten. Im letzten Teil diskutiert das Team schließlich die Medienproblematik in einem übergreifenden Zusammenhang als Aufgabenbereich der Erziehungswissenschaft. Wir wollen in die Problematik der Massenmedien am Beispiel Fernsehen einführen, weil sich im Fernsehen Wirkungen, Beeinflussungen und Auswirkungen am deutlichsten nachweisen lassen. Das liegt einmal an der weiten Verbreitung des Fernsehens in allen Industrieländern der Welt. Zum anderen geht die Benutzung des Fernsehens weit über das hinaus, was andere Medien für sich in Anspruch nehmen können. Sicherlich stimmt die Behauptung, die drei häufigsten Tätigkeiten des Menschen in Fernsehländern bestehe aus Schlafen, Arbeiten und Fernsehen, und zwar in dieser Reihenfolge. Und erst danach folgten zu erheblich geringerem Anteil andere Beschäftigungen, auch solche, die mit anderen Massenmedien wie Film, Radio oder Presse zusammenhängen. Vielleicht überprüfen Sie diese Behauptung einmal an sich selbst. Das war ein Funkkolleg aus den 1970er Jahren. Die Sprechhaltung ist doch sehr von oben herab, würde ich sagen. Sehr lehrerhaft, sehr elitär. Wie war das damals im HR mit den Intellektuellen im Radio? Also von der Stimmung her war es so, dass es auf der einen Seite die Intellektuellen gab, die also Literaturredaktion, Abendstudioredaktion, Feature-Redaktion geleitet haben und die sich schon als etwas Besseres empfanden in einem normalen Unterhaltungsprogramm. Also wir sind ja diejenigen, die hier das Niveau transportieren. Interessant war, dass die Interessen der Hörer nicht unbedingt immer im Vordergrund standen. Also man hat sich als Mäzen verstanden. Das heißt, wir fördern die Literatur, wir fördern Schriftsteller und das ist eine Rolle, die überhaupt nicht zu überschätzen ist. Weil was wäre die deutsche Literatur, wenn es den Rundfunk nicht gegeben hätte? Wo wären die Namen Siegfried Lenz, Heinrich Böll, Martin Walser, Ingeborg Bachmann? Die haben ihr Geld im Rundfunk verdient. Ingeborg Bachmann machte Reportagen für Radio Bremen. Martin Walser führte Regie bei Feature-Sendungen. Siegfried Lenz schrieb Hörspiele en bloc, wie Heinrich Böll auch, immer wieder, um halt auch seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Also das war ganz, ganz wichtig. Köppen reiste durch Europa. Arno Schmidt schrieb in der Lüneburger Heide seine Texte für die Sender. Also das war unglaublich wichtig, um diese Autorinnen und Autoren überhaupt zu ernähren, am Leben zu erhalten. Denn die Bücher, also der Buchmarkt war es für die noch nicht. Das dauerte eigentlich. Das bewegt sich erst Ende der 50er Jahre dann so ein bisschen in diese Richtung. Also das Radio hatte eine unfassbare Bedeutung und der Hessische Rundfunk hatte immer sehr engagierte Literatur- und Hörspielredakteure. Was herrschte für einen Kulturbegriff im HR? Gab es da verschiedene Auffassungen von Kultur nebeneinander oder war das ein elitärer Kulturbegriff, der jetzt zum Beispiel in diesem, ja, der im Abendstudio gefeiert wurde? Wie? Also das, was am Anfang ganz, ganz wichtig war, war das Nachholen. Wir hatten in Deutschland ja eine Literatur, die auf Nazi-Linie getrimmt war, auch wenn sie in der Emigration war. Es war halt Literatur, die in einer Nazi-Zeit entstanden ist. Und die Literatur in Großbritannien, in den USA mit Einschränkungen bis zum Kriegseintritt 1941, waren die noch zu lesen, danach nicht mehr. Emigration, ja, die emigrierten Autorinnen und Autoren wurden natürlich auch nicht in Deutschland gelesen. Also das heißt, da wurde wahnsinnig viel nachgeholt. Man musste sich mit den Literaturen dieser Länder beschäftigen, man musste die neuen Bücher besprechen, man musste auf die Emigration, Emigrantinnen und Emigranten hinweisen, die musste man ins Studio holen, mit denen sprechen. Also da wurde nachgeholt, viele, viele Jahre lang nachgeholt. Und auf der anderen Seite überlegte man, was sind denn die jungen Autorinnen und Autoren, die wir ins Programm holen müssen? Und da gehört natürlich Ingeborg Bachmann dazu. Da spielt auch die Gruppe 47 eine ganz bedeutende Rolle. Also Alfred Anders zum Beispiel, der ja im Hessischen Rundfunk über viele Jahre eine ganz, ganz zentrale Rolle in diesem Kulturbetrieb hatte, der gehörte zur Gruppe 47. Und andere auch. Also diejenigen, die aus dieser Gruppe kamen, hatten bessere Chancen im Radio. Aber da entwickelte sich also neben dem Nachholen, also dieser Literatur, die woanders vielleicht schon populär war, und der Literatur von der Emigration, die hier überhaupt nicht bekannt war, entwickelte sich so eine andere Säule noch. Das war die Literatur der Neuen. Und das wurde sehr gepflegt. Das war natürlich, hatte natürlich überhaupt nichts zu tun mit dem Unterhaltungs- und Politikprogramm von HR1. Das ist klar, das unterscheidet sich ganz deutlich. Und was damals auch ganz wichtig war, Sie haben ja Adorno schon erwähnt, es gab viele Diskussionen. Es wurde einfach über viele Themen wirklich lebhaft diskutiert, auf sehr hohem Niveau. Und Adorno war nicht nur derjenige, der hohe philosophische Texte verfasste, sondern er war auch derjenige, der in einer Diskussionsrunde zum Beispiel sich mit der Frage beschäftigte, brauchen wir wieder die Monarchie? Wir hören jetzt Theodor W. Adorno nicht über die Monarchie, sondern was ist Kultur? Und zwar war das bei einer Diskussion bei den Darmstädter Gesprächen 1953. Theodor W. Adorno. Die Sache ist in Wahrheit so, dass das Anliegen der Lebendigkeit heute nur von der Kunst vertreten wird, die sich weigert, nach den Konventionen, nach den wahren Klischees, nach dem Geist der illustrierten Zeitungen, des Radios und der Magazine sich zu richten. Und dass infolgedessen heute wahrscheinlich nur der Künstler die Sache der Gesellschaft vertritt, der sich nicht zu einem Mundstück derer macht, die da prätendieren, für die Gesellschaft reden zu dürfen, während sie in Wirklichkeit darauf ausgehen, die Gesellschaft zu beherrschen und an der Nase herumzuführen. Theodor W. Adorno wieder zu hören in unserem Jubiläumsprogramm, denn wir feiern 75 Jahre HR2 Kultur. Mit Hans Sarkovic schaue ich in die Archive und dabei fällt mir auf, dass sich vor allem in den 1970er Jahren etwas verändert hat in den Redaktionen. Anfang der 1970er Jahre wurden die Frauen im HR sehr deutlich hörbar. Es gab schon lange eine Frauenredaktion, aber Hans Sarkovic, vielleicht können Sie noch mal schildern, wie sich das entwickelt und verändert hat. Ja, es war schon ganz interessant. Es gab ja vor 1945 auch in der Weimarer Republik so schon Hausfrauenfunk. Also das war also das, die Tipps, wie wecke ich ein und so weiter. Das hat sich übrigens erhalten. In HR1 gab es jeden Morgen einen Tipp für die Hausfrau. Ich habe da auch eine geschrieben davon. Und das war sehr witzig, weil und so für Haus und Garten hieß das. Also eine sehr witzige und interessante Sendung. Die lag auch beim Frauenfunk. Aber eigentlich war der Frauenfunk sehr daran interessiert, die gesellschaftliche Rolle der Frauen zu reflektieren. Also das waren schon, obwohl die erste Frauenfunkleiterin eher CDU war, also noch nicht so ganz progressiv wie später, die links angesiedelt waren, aber die haben sich sehr, sehr stark da gemacht, das für die Frauenrechte und die Berufstätigkeit der Frauen. Das war eigentlich das Ziel des Frauenfunks. Und das hat sich dann so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ein bisschen gewandelt. Da wurden es richtige Feministinnen, die den Frauenfunk leiten. Helga Dierichs hat das mit einer unglaublichen Werf getan. Ich weiß noch, als mein damaliger Hauptabteilungsleiter mich als Volontär dahin geschickt hat, da müssen Sie mal einen Monat hin, damit Sie mal sehen, was hier auch geht. Und Helga Dierichs hat wirklich eine feministische Rundfunkpolitik gemacht. Und deswegen gibt es auch das Interview mit Alice Schwarzer und, ohne dass sie dogmatisch war. Sie war immer offen in alle Richtungen. Aber es war klar, wir Frauen müssen kämpfen. Jetzt ist mal Zeit. Jetzt haben die mit der Studentenrevolte Krach gemacht, aber das waren wieder nur lauter Männer. Jetzt sind wir dran. Und das hat sich auch in den Frauenfunksendungen dann gezeigt. Und der Frauenfunk blieb ja relativ lange im Programm. Also auch in den späteren Jahren von HL2 gab es noch die Frauenredaktion. Ja, und da hören wir jetzt das Gespräch mit Alice Schwarzer von 1975. Und das hat auch die Helga Dierichs gemacht. Die Helga Dierichs, ja, geführt, genau. Es wird Ihnen, Frau Schwarzer, wahrscheinlich genauso gehen, wie uns das sehr häufig geht in unserem Beruf. Wenn man nicht so richtige Fakten, nicht Daten und nicht Statistiken vermitteln kann, sondern zum Beispiel die Frauenfeindlichkeit oder Frauendiskriminierung so im Alltag beschreiben möchte. Und wenn man so Dinge transportieren möchte, vermitteln möchte, die damit zusammenhängen, wie Frauen fühlen und warum sie sich so unterdrückt fühlen in manchen Bereichen, dann steht man immer vor dem Problem, soll man es jetzt so machen, dass man die Frauen auf seine Seite bekommt, aber die Männer angreift? Oder soll man versuchen, auch die Männer gleichzeitig zu überzeugen? Gibt es diese Alternativen überhaupt als Vermittlungsmöglichkeit? Oder wie würden Sie das Problem angehen? Ja, also es scheinen mir zwei falsche Alternativen zu sein. Ich möchte weder die Männer angreifen in erster Linie, noch die Männer überzeugen, weil ich glaube, dass also die Geschlechterfrage einfach die ganz reale Frage unterschiedlicher Interessen ist. Ja, man kann also einen Menschen nicht davon überzeugen, dass er doch bitte so lieb und nett sein soll und von seinen Privilegien lassen soll. Sondern ich glaube, man kann nur stärker werden und wirklich also ganz real sich mit seinem Gegenüber auseinandersetzen und also Privilegien dann auch abringen. Darum würde ich sagen, ich möchte eigentlich eher Frauen erreichen. Ich möchte Frauen bestärken in dieser dumpfen Malaise, die sie haben, mit der sie sich sehr allein oft glauben, wo sie denken, sie seien also individuell dran schuld, das sei ihr persönliches Versagen. Und ich möchte ihnen sagen, das ist nicht so. Und das hat also gesellschaftliche Gründe. Und darüber müssen wir zusammen mal reden und nachdenken. Ja, ja, und wenn Sie dann mit den Frauen oder für die Frauen darüber nachdenken, öffentlich darüber nachdenken, dann klammern Sie sozusagen als Leser, als Zuhörer, Zuschauer die Männer aus vorher. Machen Sie sich das klar, dass Sie die vielleicht doch dann auch brüskieren, nicht? Ja, also ich denke, es ist so, dass Männer und Frauen in dieser Gesellschaft, die ursprünglich sicherlich gar nicht unterschiedlich sind. Ich glaube, wir sind in erster Linie Menschen und eigentlich müsste uns nicht viel unterscheiden. Aber wir werden zu Frauen gedrillt und zu Männern, darüber ist schon viel gesagt und geschrieben worden, ja. Und wir sind heute sehr unterschiedlich. Und Männer und Frauen haben, das ist eben das Resultat dieses Drills, dieses Rollendrills, eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung, eine sehr unterschiedliche Art, sich auszudrücken. Das heißt, ich habe die Wahl in diesem Beruf, in dem ich seit 9 Jahren bin und in dem ich ja auch nicht immer nur was über Frauen mache, sondern auch manchmal richtig politische Sachen, wie es so schön heißt. Ich habe die Wahl, mich entweder so zu verhalten, dass meine Kollegen sagen, ja, gut, vielleicht bin ich nicht einverstanden oder so, aber das ist also sehr vernünftig und sehr gekonnt und sehr tüchtig und sehr klug, ja, dass es ihren Normen entspricht. Oder aber ich entscheide mich dafür, Frauen erreichen zu wollen. Denn mit dieser Art von vernünftigem und raisonablem Verhalten, im Grunde rede ich an Frauen vorbei, weil das eine Sprache und ein Verhalten ist, das nicht das ihre ist. Ja? Heißt das, dass Sie dann ganz andere Mittel auch benutzen und einsetzen und ganz bewusst auch andere Mittel einsetzen, als wenn Sie sie machen, benutzen würden, wenn Sie mit Männern nur reden wollten? Ja, natürlich. Welche sind denn die Mittel? Ja, das heißt, dass ich einmal einfach meine Betroffenheit als Frau zeige. Ja? Dass ich also nicht über Frauen rede, sondern von uns rede. Und dieses etwas perverse Spiel von Objektivität und Perfektionismus und dass wir so tun, wir Journalisten, das ist ja eine große Lüge. Als ob wir mit all dem nichts zu tun hätten, als ob wir immer nur über etwas berichten. Im Grunde sind wir ja sehr betroffen von all diesen Fragen. Ja? Dass ich damit eigentlich brechen möchte und dass ich zeigen möchte, dass mich das etwas angeht und dass ich dem auch nicht ganz entkommen bin. Ja? Und dass mich vieles immer noch trifft und dass mir auch vieles wehtut. Und dass ich zum Beispiel auch Qualitäten, die Frauen heute haben, die Männer eigentlich auch haben könnten, aber die sind ihnen ausgetrieben worden oder die haben sie sich ausgetrieben, wie eine gewisse Emotionalität und Spontanität, ja, dass ich versuche, mir die sehr bewusst zu bewahren, ja. Ja, aber da kommt natürlich jetzt gleich das Gegenargument, sicher häufig von Männern benutzt, weil die unsere stärkeren Beobachter sind, vor allen Dingen, weil sie eben auch als Beobachter das Sagen haben und behaupten, es würde dann zu einer reinen Nabelschau der Frauen führen, zum Beispiel. Nicht dieser ewige Vorwurf, ihr beschäftigt euch nur noch mit euch selber, ihr habt die objektiven Tatbestände vor lauter Subjektivität überhaupt nicht mehr im Auge und das lässt ja also Irrationalität und was weiß ich, Tür und Tor offen. Ja, also was die Irrationalität angeht, so kann ich seit einigen Jahren immer nur staunen über manche Kollegen, wie irrational sie sich verhalten. Ja. Ich denke, wir sind also 51% der Weltbevölkerung. Und wir haben Jahrhunderte, Jahrtausende lang zwar nicht immer geschwiegen. Der Frauenkampf hat, glaube ich, nie aufgehört, individuell oder kollektiv. Aber unsere Probleme sind nicht sehr auf den Tisch gekommen. Ja? Und wir reden jetzt erst seit einigen Jahren wieder. Wir fangen ganz zaghaft wieder an. Ja? Und damit sind wir sicherlich so schnell noch nicht am Ende. Es ist noch eine Menge zu sagen und wir haben uns noch vieler Dinge bewusst zu werden. Ja? Das heißt also, dass ich da gar kein Problem sehe. Ich denke, wir kommen sowieso überall zu kurz. Ja? Und dass mir das auch nicht peinlich ist und dass das auch keine Nabelschau ist oder so, sondern dass es sehr, sehr nötig ist, dass also unsere ganz spezifische Betroffenheit endlich einmal in alle Bereiche eindringt. Ich denke, dass wir den Eiertanz machen müssen. Einmal den Kriterien, die eben herrschen in dieser Gesellschaft, von Objektivität, von Wissenschaftlichkeit gerecht zu werden. Keine von uns, wissen Sie als Kollegin von mir, kann sich erlauben, so sehr sie manchmal diese Kriterien und diese Wissenschaft anzweifelt. Wir wissen, wie Menschen und Inhalte manipuliert werden damit, obwohl das Instrumente sein könnten, die Dinge transparenter machen könnten. Keiner von uns kann sich erlauben, so zu tun, also kann sie offen ignorieren oder so. Ja, wir müssen immer wieder alles belegen und tun das ja auch nicht. Wenn man sich also die Frauenarbeit, auch die journalistische in den letzten Jahren anschaut, dann wird man sehen, dass es eine sehr seriöse Arbeit ist, die immer mit sehr vielen Argumenten, mit sehr vielen Fakten gearbeitet hat. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass die Irrationalität uns von der anderen Seite entgegenschlägt. Zum Beispiel in der 218-Kampagne, ja, da sind die ganzen neuen Inhalte und neuen Argumente sind aus der Frauenecke gekommen. Und Männer haben sich den Luxus erlaubt, die meisten, sagen wir mal, ich will nicht in eine zu große Verallgemeinerung verfallen, sehr tump immer wieder dieselben dummen Argumente zu wiederholen, ja, und immer wieder von irgendeinem Rechtsgut zu reden und von der Seele des Fötus und so weiter, ja, immer dieselben heuchlerischen Argumentationen zu wiederholen und haben sich eben teilweise, wie das Karlsruher Urteil zeigt, eben äußerst irrational verhalten, haben gegen die Interessen dieser Gesellschaft gehandelt, ja, und gegen die Entscheidung von Parlamenten auch. Alice Schwarzer im Jahr 1975 im Gespräch mit der Redakteurin Helga Dierichs. Das war ein Highlight wahrscheinlich auch dieser Zeit. Wir schauen zurück und feiern 75 Jahre HR2 Kultur und betrachten das Programm. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich schaue gemeinsam mit Hans Sarkowitsch zurück und wir hören Ausschnitte aus Sendungen. Und jetzt springen wir mal in die 80er Jahre. Was hat sich da in dieser Zeit getan bei HR2? Also HR2 hat Anfang der 80er Jahre sich doch schon gewaltig verändert. Das hängt damit zusammen, dass bis dahin die Sendungen starr abliefen. Also Live-Sendungen waren eigentlich kaum in HR2 möglich. Die Kultur war in H1 vertreten, hatte dort Live-Sendungen, Sonntagabend, 21 Uhr, eine Stunde zum Beispiel, oder. Aber in HR2... Kultur und Kritik hieß eine 15-minütige Sendung oder Kultur aktuell aus Hessen. Das waren Sendungen, die wurden von Sprechern verlesen, Texte präsentiert. Und das war sehr statisch, das Ganze. Also, und das wurde aufgebrochen. Also ich weiß noch, wie wir dann angefangen haben, das Radioskop einzuführen. Das war eine Live-Sendung, die fast eine Stunde war mit aktuellen Kulturbeiträgen, mit Telefoninterviews. Das war vollkommen neu. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Also wenn was live gemacht wurde, wir haben ja zum Beispiel Literatursendungen, die wir in verschiedenen hessischen Städten aufgezeichnet haben, dann wurden die Aufgezeichnungen gesendet, aber nicht live. Also das war der große Schritt eigentlich ins Live. Das war so. Jetzt müssen wir aber näher dran sein, wir müssen jetzt möglichst viele Programmstrecken so bauen, dass die live moderiert werden können, dass man das Gefühl hat, da sitzt jetzt jemand und der ist wirklich da. Das war eigentlich der große Unterschied. Inhaltlich gab es noch kaum Unterschiede. Es war eine absolute hohe Hochkultur. Also das war der damalige Hauptabteilungsleiter, der legte ganz großen Wert darauf. Er sagte, nicht alle müssen uns verstehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Lieber weniger Hörer, aber das sind diejenigen, die meinungsbildend sind, die zum intellektuellen Kreis gehören, die das literarische Leben bestimmen. Das sind unsere Hörer. Erstaunlicherweise war es dann so, dass das nicht sehr viele waren. Also HR2 hatte in der Zeit, es gab ja auch damals schon Untersuchungen, wie viele Leute dazuhören, das waren immer sehr wenige. Also man lag bei knapp über 0,0%. Das ist auch ein sehr elitärer Ansatz, ja. So über Hörerinnen und Hörer zu denken eigentlich, ne? Also elitär war es damals und es war sehr intellektuell, sehr elitär. Ich war ja damals auch schon aktiv als Leiter von Kultur aktuell. Und ich habe darunter natürlich auch gelitten, denn immer wenn uns irgendwas Nettes oder Tolles eingefallen ist, was wir machen können mit so einem kleinen jungen Team, das war richtig spaßig, dann musste man damit rechnen, dass am nächsten Morgen das Telefon klingelt und man erstmal eine Rübe bekam. Und wie ging es dann weiter in den 90ern? Es gab auch mal sowas wie Radio Unfrisiert. Ja. Also das ist etwas, was vielleicht im Nachhinein vollkommen unterschätzt wurde. Dass man also dann für junge Leute wirklich thematische Sendungen macht und die frech gestaltet. Also was da Volker Bernius zusammen mit seinen Kolleginnen da gebaut hat, das hätte auch vielleicht heute sogar eine Chance. Das waren hochentwickelte, witzige, aber politische, gesellschaftspolitische Sendungen, wo über wichtige Fragen, die junge Menschen beschäftigen, geredet wurde. Und damals gab es ja noch kein TikTok und es gab auch noch keine sozialen Netzwerke. Also das heißt, das Sprechen war einfach viel wichtiger und Hörerinnen und Hörer, Junge, konnten dann mitreden auch. Also das war eigentlich ein ganz, ganz tolles Konzept, wirkte aber im HR2-Programm damals wie ein Fremdkörper, muss man deutlich sagen. Also das war halt dann doch in einem Kulturprogramm, wo vorher Klassik läuft, hinterher Klassik läuft und dann vielleicht noch eine eineinhalbstündige Literatursendung, Literatur im Kreuzverhör mit Peter Hertling zum Beispiel live, die sehr, sehr anspruchsvoll war. Also ich habe eigentlich nie einen Autor oder Autorin geraten, die er geraten haben wollte, weil es so schwierig war. Aber es gab immer Hörerinnen und Hörer, die es geraten haben. Also wenn das war, passte nicht so ganz. Umso spannender, hören wir doch mal rein in eine Unfrisiert-Sendung aus den 90er Jahren. Unfrisiert. Wo ist denn der Steffen überhaupt? Keine Ahnung, ich glaube, der ist im Osten. Wo? Im Osten. Ach du Scheiße. Der Anteil der Linksfahrer in Ostdeutschland ist wesentlich höher, sogar Trabis fahren links. Die Verkehrssituation ist dann häufig so, dass versucht wird, rechts zu überholen, was natürlich verkehrswidrig ist, aber akzeptiere ich. Dem Augenblick zieht der Trabantfahrer nach rechts an und der Unfall ist da. Vereint und zugenäht, eine Reise durchs Deutschlandkombinat. Radio Unfrisiert. Radio Unfrisiert, nach Vietnamesisch, das heißt Radio Hong Chau Chut. 13.15 Uhr, HR2. Na Steffen, was machen wir denn jetzt so? Ich glaube, es gibt da ein paar Leute, die hören zu. Tja, weiß ich auch nicht so genau. Du warst so im Orient, dachte ich wenigstens. Hast du da nicht Brokat und Zimt, Gold und Elfenbein mitgebracht? Wie die großen Entdecker vor so ein paar hundert Jahren? Nee, aber ich habe eine Bürste mitgebracht. Eine Bürste? Also Marco Polo hat nie Bürsten mitgebracht. Ja, heute heißt der Orient ja auch nicht mehr Orient, sondern Osten. Das ist da, wo die Leute links fahren und rechts überholen. Ja, da gibt's Fremdblender, die können Radio Unfrisiert auf Vietnamesisch sagen. Und du warst da? Ich war da. Das kann ja noch lustig werden. Fünf Jahre volkseigener Betrieb Deutschland. Arrogante Wessis, doofe Ossis, Stasi-Akten, Währungsunion, Neofaschismus, Wendehälse. Rostock, Solingen, Kohl, Gysi, Gauck, deutsch-deutscher Koitus, Kapitel 316. Alles total interessante Themen, die uns bei Radio Unfrisiert aber nicht so sonderlich interessieren. Es gibt jetzt eine ganze Woche zum Thema fünf Jahre wiedervereinigtes Deutschland, deutsches Land und deutsches Volk auf HR1, 2 und 4. Diskussionsrunden, Features und andere schlaue Sachen über die Mauer im Kopf etc. etc. etc. Bei Radio Unfrisiert sprechen wir unter anderem auch über Deutschland West und Deutschland Ost und über Deutschland wiedervereinigt, aber auch über ganz andere nebensächliche Sachen. Radio Unfrisiert hat nämlich den seit nach Marco Polo größten Entdecker aller Zeiten, Steffen Halaschka, auf eine Reise durch das wiedervereinigte Deutschland geschickt. Und Sammler und Jäger Halaschka sitzen mir hier gegenüber. Der hat reichlich Beute gemacht und präsentiert in den folgenden etwa 100 Minuten Ausschnitte aus seinem autobiografisch gefärbten Werk Deutschland, deine Deutschen. Oder Ich, Steffen, war dabei. Drei Tage im Herbst. Kapitel 1, Jenseits von Mücke. Hören Sie jetzt zu. Montagvormittag 10:30 in der Radio Unfrisiert Redaktion. Ich wollte gerade losfahren, da kommt Christoph Schäffer, der Redakteur der Sendung, zur Arbeit. Reichlich spät, Christoph. Ich hole mir jetzt den Dienstwagen, fahr los. Wo soll ich denn jetzt hinfahren, um Himmels Willen? Also ich hoffe, es ist ein Atlas drin, damit du dich nicht verirrst. Ansonsten würde ich sagen, der Nase nach. Und manchmal gibt es ja, wenn man irgendwie so die Straße lang fährt, was weiß ich, einen merkwürdigen Ortsnamen. In der Nähe von Darmstadt gibt es zum Beispiel Wixhausen. Das liegt jetzt nicht auf deiner Strecke, aber solche Orte würden mich zum Beispiel reizen. Ich weiß nicht, welche dich reizen. Vielleicht Lindengericht oder Bebra oder irgendwas in der Art. Querfurt. Querfurt. Wo ist das? Das ist schon im Osten. So ist es, ja. Ich guck mal, wo mich der Weg hinführt. Also, halt hier die Stellung. Gute Reise. Donnerstag. Lass dich nicht entführen. Der wilde Osten. Du weißt. Oh Gott, ja. Das war Radio Unfrisiert aus den 90er Jahren. Wir haben jetzt viel über Wortsendungen gesprochen, über Interviews, Vorträge, Bildungsradio. Wie war es denn eigentlich mit der Musik? Wie ist denn die Geschichte der Musik verlaufen im Kulturradio? Hans Sarkowitsch. Also die Musik war im Hessischen Rundfunk seit 1925, wir haben ja 100-jähriges Jubiläum des Orchesters dieses Jahr, seit 1925 eigentlich eine tragende Säule. In der Weimarer Republik war es die neue Musik, die gefördert wurde, Schönberg, Hindemith, Dessau und. Und nach 1945 war es die eine Schiene mit der traditionellen Musik, Karl Böhm, aber auch Hindemith war da noch präsent, der hat hier eigene Festivals gehabt, der hat auch hier dirigiert. Aber die neue Musik, was in neuer Musik entstanden ist, ist wieder zum großen Teil in der Zeit entstanden durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als Auftragsarbeiten. Ein Stockhausen wäre nie ein bedeutender Künstler geworden, wenn es den Westdeutschen Rundfunk nicht gegeben hätte. Und die Sender haben sich immer sehr bemüht, neue Musik zu pflegen, das Hörspiel zu pflegen. Also diese Kunstformen, die genuin etwas mit dem Medium zu tun haben. Das ist alles kein Massenpublikum, aber ich meine, dafür bekommen auch Gebühren, also beziehungsweise jetzt die Haushaltsabgabe. Das heißt, das ist ja, muss ja auch etwas entstehen, was andere nicht können oder wollen. Und das ist da genau entstanden. Und damit ist der Rundfunk in Deutschland insgesamt ein großer, großer und wichtiger Kulturproduzent. Und das darf man nicht vergessen. Vergessen wir nicht. Ich will noch mal auf eine Form des Radios zu sprechen kommen, die dem auch ganz eigen ist, und zwar das Hörspiel. Und es gab sehr, sehr viele Hörspielproduktionen in Kooperation mit anderen Sendern, aber auch von HR2 Kultur. Eines war ein ganz besonderes, besonders aufwendiges. Das passiert in Kooperation mit anderen ARD-Sendern. Und zwar war das ein Stück von Robert Wilson, The Tower of Babylon, und da hören wir mal kurz rein. Babylon is suddenly fallen and destroyed. Eight. Babylon is suddenly fallen and destroyed. Howl for her. Take balm for her pain. If so be, she may be healed. 61. And Jeremiah said to Seraiah, When thou comest to Babylon, and shalt see, and shalt read all these words. 63. And it shall be, when thou hast made an end of reading this book, that thou shalt bind a stone to it, and cast it into the midst of the Euphrates. 64. And thou shalt say, Thus shall Babylon sink, and shall not rise from the evil that I will bring upon her, and they shall be weary. Thus far are the words of Jeremiah. Psalm 137. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hingen wir an die Weiden, die da selbst sind. Denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten. Und in unserem Heulen fröhlich sein, singet uns ein Lied von Zion. Wie sollten wir des Herrn Lied singen in fremden Landen? Vergesse ich dein Jerusalem, so werde ich meine Rechten vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich nicht dein gedenke, wo ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Herr, gedenke der Kinder Edom den Tag Jerusalems, die da sagten, rein ab bis auf ihren Boden. Du verstörte Tochter Babel, wohl dem, der dir vergilt, wie du uns getan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und zerschmettert sie an dem Stein. Tintir 1, Zeile 1 bis 17, Textanfang mit einem Lobpreis der 51 Namen Babylons. Tintir, Babylon, dem Ruhm und Jubel zuteil wurden. Tintir, Babylon, der Sitz des Wohlstands. Tintir, Babylon, der Sitz des Lebens. Shu'anna, Babylon, die Macht der Himmel. Si'anna, Babylon, das Licht der Himmel. Sa'anna, Babylon, das Band der Himmel. Urusikbidupsang, Babylon, die Stadt mit dem uralten Ziegelwerk. Urusila, Babylon, die Stadt des Jubels. Urumebikala, Babylon, die Stadt der wertvollen Erlässe. Urubiludabiu, Zuchsuch, Babylon, die Stadt der auserwählten Riten. Urulugalding, Erene, Babylon, die Stadt der Götterkönige. Urugudes Azare, Babylon, die Stadt, die von Marduk ins Leben gerufen wurde. Urulabinugia, Babylon, die Stadt des unerschöpflichen Luxus. Urungurus, Babylon, das dem Volk den Frieden bringt. Urunigina Kiaga, Babylon, die Stadt mit der Liebe zur Wahrheit. Urunigina Sisa, Babylon, die Stadt der Wahrheit und Gerechtigkeit. Tintir 5, Zeile 59 bis 61, die Wasserläufe. The Tower of Babylon, das war ein Ausschnitt aus einem Hörspiel von Robert Wilson aus dem Jahr 2016. Jetzt schauen wir oder reden wir noch mal kurz über die Zukunft des Kulturradios. Da gibt es gerade große Veränderungen und das Radio als Kulturproduzent steht so ein bisschen auf der Kippe. Ja, das Problem, das sich jetzt auftut, ist natürlich, dass sich das Publikum medial vollkommen verändert hat. Also wir hatten halt das Radio und das Fernsehen. Das war's. Ja, da mehr gab's einfach nicht. Und dann konnte man noch eine Schallplatte auflegen oder später eine Kassette. Aber jetzt ist das Angebot riesig. Und so ein Unternehmen wie Spotify, das die Musik liefert, die ich gerade hören will, jedenfalls tut so, hat natürlich eine gewisse Qualität für manche Leute. Die sagen, gut, ich krieg genau das, was ich will. In sozialen Netzwerken passiert Kommunikation, auch Nachrichten und so weiter, geht ja alles im Prinzip übers Internet unterdessen. Da passiert ganz, ganz viel. Da muss natürlich auch ein Kulturradio reagieren, das ist ganz klar. Und man muss sich dann darauf besinnen, was wollen wir noch? Wo stehen wir alleine da? Und da hat das Kulturradio große Vorteile. Denn die Privaten, wenn man mal von Klassikradio absieht, was ja aber für Klassikfans indiskutabel ist, weil die ja so unglaublich mit reinpowern mit ihrer Musik und immer nur Ausschnitte. Also wenn man etwas sucht, wo man eine ja, Einmaligkeit hat, dann wird man bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei den Kulturprogrammen landen. Da bekommen Sie Klassik, da bekommen Sie die Hörspiele immer noch, da bekommen Sie Literatur. Es ist nur die Frage, wie sieht die Mischung künftig aus? Was wird noch verlangt? Was wird noch abgeholt von den Hörerinnen und Hörern? Und das ist, da guckt man so ein bisschen in diese Glaskugel rein und denkt, das haben wir aber früher auch gemacht, in den 80er und 90er. Wir haben überlegt, was müssen wir jetzt ändern am Programm, damit wir mal wieder eine neue Hörerschicht oder neue Hörer gewinnen. Und das waren genauso Glaskugeln. Also man muss dann probieren. Und die Tendenz geht ja jetzt sehr stark dahin, dass man stärker zusammenarbeitet. Das fordert die Politik natürlich auch. Das ist ja eine ganz klare Frage. Das muss gespart werden. Und da muss dann überlegt werden. Und das finde ich eigentlich das Entscheidende für die Zukunft der Kulturprogramme. Was wird angeboten, was die Menschen brauchen, was sie wollen, was wir aber auch machen müssen? Weil wir haben, glaube ich, immer noch eine Verantwortung für Künstler und Künstlerinnen in Deutschland. Ich glaube nicht, dass man die abstreifen kann und anderen überlassen kann. Ich glaube, dass das zum Grundauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört, dass man diese Musik und diese entstehende Literatur zu Gehör bringt. Und dass man natürlich auch an literarisches Erbe erinnert. Wo soll es denn sonst passieren? Das sagt Hans Sarkowitsch, Rundfunkhistoriker und lange Programmmacher bei HR2 Kultur. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben einen Blick geworfen auf 75 Jahre HR2 Kultur. Mein Name ist Christiane Kreiner und wir feiern nicht nur 75 Jahre HR2 Kultur, sondern auch unser Programm täglich und wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, auch in Zukunft.